Der internationale Einheitsverband der Koreaner gab die Monatszeitschrift Tongil für Mai und Juni heraus. In der Zeitschrift brachte man die Beiträge zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Parteigründung und die Verstärkung und Entwicklung der Partei und den Teil 3 für die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes aus dem Rechenschaftsbericht des Setka der Partei der Arbeit Koreas, der vom Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag erstattet wurde und seine Eröffnungs- und Schlussrede. Die Fotos von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-un erschienen in der Zeitschrift. Auch die anderen Neuigkeiten waren in der Zeitschrift zu lesen.